Die Regierungsparteien und Organisationen der TVJK hatten eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie die ganze Nation dazu aufgerufen hatten, getreu dem patriotisch gesinnten erhabenen Willen des Genossen Kim Jong-un und seinem unvergänglichen großen Programm für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, den endgültigen Sieg der Sache der selbstständigen Wiedervereinigung zu erreichen. Zur Unterstützung dieser Erklärung nahm der stellvertretende Vorsitzende des Generalverbandes der China-Koreaner, Cha Sang-bo, am 24. Mai eine Stellung.